96.0 und allen weiteren Bürgerfunkkanälen in Schleswig-Holstein. Und ich bin begeistert. Sowohl von den Beiträgen als auch von Sprout. Also bisher, ich persönlich bin zufrieden, wie es sonst aussieht. Du kannst mal einen Applaus vielleicht wissen. Kann ich das hören? Ah. Apropos zufrieden. Das ist eine wunderbare Überleitung. Ich habe eben noch mal, während die Musik lief, kurz mit der Jury geplaudert und die Jury hat gesagt, es war so toll, was wir eben gehört haben, der Beitrag Kinderrechte. Da soll noch ein, zwei Worte so gesagt werden. Bitte, gerne. Ja, ganz genau. Also wo seid ihr hier vorne in der ersten Reihe einfach da und da hinten? Weil das an der Stelle vorhin ein bisschen kurz kam. Ihr habt euch einem so schweren Thema so toll genähert. Also ihr habt für uns auch Radio fürs Ohr gemacht, ja, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Ihr seid in den Bus gestiegen, seid zu einem Spielplatz gefahren. Das war richtig so ein Erlebnischarakter. Die Leute haben auch gefragt, ja, also wenn die den Spielplatz gut fanden, ihr habt trotzdem noch irgendwie weitergemacht und ja, na, was könnte man noch vielleicht verbessern und aus den Leuten noch was rausgekriegt. Das fand ich eigentlich echt phänomenal. Man hat das richtig so vor Augen gesehen und dann mit so vielen verschiedenen Darstellungsformen, würde man journalistisch jetzt sagen, habt ihr da gearbeitet. Und auch in dem Kinderhaus bei so einem schweren Thema so tolle Fragen auch zu stellen, sodass die Kinder das auch verstehen, war wirklich ganz großartig. Also an der Stelle nochmal ein ganz, ganz großes Kompliment an die ganze Gruppe. Sie hören und wer hier im Studio ist, sehen auch die Hörmöwe 2009. Das ist die Verleihung des Bürgerfunk-Hörfunkpreises. Und neben mir eingetroffen gerade ist Peter Willers, Leiter des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Hallo Peter. Moin. Norddeutschland, ich verstehe. Peter, erstmal Leiter des offenen Kanals Schleswig-Holstein. Das klingt ja so, als ob du irgendwie einen so ein Senderchen leitest. Wie ist es tatsächlich? Also der offene Kanal Schleswig-Holstein ist erstmal von der Rechtsform her eine Anstalt öffentlichen Rechts, eine von den Anstalten ohne Jacke. Und besteht eben aus vier großen Einrichtungen. Das sind die Sender in Kiel, Lübeck, Flensburg und Heide. Kiel und Flensburg Fernsehen, Kiel, Lübeck und Heide Hörfunk. Und wir haben inzwischen 24 Außenstudios. Ich habe gerade letzte Woche unsere Außenstudios in Bad Schwartau und in einem Lübecker Stadtteil eingerichtet. Und eins dieser Außenstudios, das hast du auch vorhin ja erwähnt, in Pinneberg. So dass wir in Schleswig-Holstein inzwischen relativ gut verteilt sind. Das klingt wirklich nach einem großen und reichhaltigen Bürgerfunk. Darum sicherlich auch die Hörmöwe. Was mich interessiert, wie kam es eigentlich dazu? Wann wurde die Hörmöwe das erste Mal ausgerichtet und vor allem, wer hatte die Idee? Das ist eine Geschichte, die so nicht hundertprozentig zu klären ist. Also wir haben mit dem offenen Kanal Kiel 1991 angefangen zu senden am 16. Dezember und haben uns eigentlich schon im Frühjahr 1992 gesagt, da muss ein Videowettbewerb her. Dann haben wir ein paar Jahre lang die Videowettbewerbe gemacht und immer überlegt, wie kann man denn nun so einen Hörfunkpreis machen? Denn beim Videowettbewerb, da gucken sich alle einen Film an. Beim Hörfunk ist da eine Zeit lang einfach gar nichts. Man zeigt irgendwie einen kurzen Ausschnitt. Und das ist doch schwer, sich immer vorzustellen, wie, das hat die Jury ja auch schon eben gesagt, aus einer einstündigen Sendung so ein 30-Sekunden-Ausschnitt eigentlich das wiedergibt, was den Beitrag ausmacht. Und dann haben wir vor wie vielen Jahren, Michael weiß das besser als ich, ungefähr 10 oder 11 Jahren, haben wir gesagt, so, wir probieren das einfach mal. Wir machen das so ein bisschen wie die Videopreisverleihung. Das ist ja auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Oscar-Style, aber von der Art her immer dritter, zweiter, erster Platz, wie du das ja auch machst. Und das haben wir dann für den Hörfunk genauso gemacht und haben die Veranstaltung immer zwischen Heide und Lübeck gewechselt. Und wir arbeiten ja nun, seit es Tide gibt, mit Tide sehr intensiv zusammen, haben die letzten Jahre auch schon die Hörmöwe immer mit Tide zusammen veranstaltet. Und da lag es nahe, auch mal Tide als Veranstaltungsort zu wählen, auch um die Produzentinnen und Produzenten aus Hamburg ohne weiter Anreisen zu der Feier kommen lassen zu können und auch um dieser Kooperation nochmal Nachdruck zu verleihen. Nochmal kurz zurück zu den Anfängen der Hörmöwe. Kannst du dich an die erste Verleihung noch erinnern? Wie ist die gelaufen? Waren da viele Teilnehmer? Wie ist es überhaupt generell gelaufen? Ich kann mich da nicht dran erinnern. Schade. Aber du weißt noch ungefähr, wie es losging und wie es weiterging. Wie siehst du die Entwicklung der Hörmöwe denn? Also wir haben ja im Bürgerfunk so eine Entwicklung, die immer so ein bisschen überlagert ist von diesem und jenem. Da gibt es zum einen technische Wellen. Wir haben die letzten 10 Jahre eine ganz starke Digitalisierung im Hörfunk gehabt. Die führt dazu, dass man inzwischen im Grunde mit jedem Handy losgehen kann, Filme und O-Töne aufnehmen. Wir haben also jetzt Leute, die überall mal sind und schneller was aufnehmen können und das in besserer Qualität. Wir können mit Computern jetzt überall alles Mögliche schneiden und auch live senden. Wir haben ja inzwischen Leute, die ihre Sendungen zu Hause machen. Zum anderen ist Bürgerfunk ja auch irgend sowas wie eine Vereinigung der Krippekranken. Das heißt, kaum ist man dabei, ist man schon wieder weg. Man zieht um, man hat vielleicht keine Lust mehr. Man denkt sich, ach, das mit der Freundin ist doch irgendwie netter, als im Radiostudio zu sitzen. Oder irgendetwas passiert. Das heißt, das ist ja ein stetiger Wechsel. Und ich freue mich eigentlich, dass trotz dieses stetigen Wechsels der Produzentinnen und Produzenten doch eine über die Dauer gesehen kontinuierliche Verbesserung der Qualität zu konstatieren ist. Und es ist natürlich auch positiv wie negativ wie Grippe. Man ist ja auch infiziert, wenn man erstmal angefangen hat. Hörmöwe 2009. Wie siehst du, was du bisher gehört hast? Ich bin begeistert. Ich finde das ganz toll. Und ich muss also sagen, wir hören ja auch als OK Menschen andauernd solche Radiobeiträge. Ich will mich jetzt zu den einzelnen Beiträgen gar nicht äußern. Ich freue mich immer ganz besonders über Beiträge, die Kinder machen. Und ich freue mich aber ganz besonders über diese sensationelle Band hier hinten. Ich halte das Mikrofon, dann kannst du das aufheben. Das Mikrofon gebe ich nicht her, Peter. Lass dich einfach nicht irritieren. Also für die Radiohörer, die es ja nicht mitbekommen, ich habe gerade mal schnell in meinen Ablaufplan geschaut. Peter Willers bückt sich jetzt gerade und hebt ihn mir auf, freundlicherweise. Und dabei ist er mir entglitten. Aber bring dein Wort zu Ende. Ein extra Applaus für Sprout. Ja. Von mir auch. Apropos Sprout, ich hätte gerne noch ein bisschen Musik. Danke, Peter Willers. Seien wir ehrlich, eben war es schief. Ich muss ganz kurz stimmen. Just be out of fears. in a Scottish room. Then your tube is tight to suffer me. Something you imitate from another personality. Or who knows, to have a good time. Amongst you and myself, spout on the tip of my tongue. Throughout the places I find, you play shadowing down. Comes to the point to step out. I'll race around, breathing down on my neck. I'm here and there, and bare my heart, disconnecting my head. I just rock myself to sleep as long as it comes to an end. So I take a dram from a lodge till it all comes around. So I'm once again out of the plot. Who knows, to have a good time. Amongst you and myself, spouch on the tip of my tongue. Throughout the places to find, you play shallow and dumb. Comes to the point to step round, always around. Offizielle Hörmöwe 2009 Partnerband Sprout. Vielen Dank. Das hier ist, wie eben schon gehört, die Hörmöwe 2009. Das ist die Preisverleihung für Produzentinnen und Produzenten im Bürgerfunk, genauer im Radio in Hamburg und Schleswig-Holstein. Und wir kommen nun zur letzten, aber last but not least, Kategorie der Hörmöwe 2009. Das ist der Aircheck. Aircheck, so ein Fachwort. Wer hier sitzt, weiß wahrscheinlich, was es ist. Wer draußen sitzt, nicht unbedingt an den Radiogeräten. Also Aircheck, im Prinzip ist es nichts anderes als aus der ganz alten Zeit. Man lässt eine Kassette nur dann laufen, wenn das Mikrofon an ist. Anders gesagt, man bekommt nur das von der Sendung nachher zu hören, was nicht Musik ist, was wirklich gesprochen wurde. Also eigentlich eine kurze Zusammenfassung der Sendung. Solche Airchecks konnte man einreichen und es wurde dann beurteilt, wie angemessen die Präsentation an der Sendung ist. Man kriegt dann also auch so eine Sendung locker in 15 Minuten unter. Und es gibt hier wieder drei Preise. Wir kommen zu den Ausschnitten. Der erste Ausschnitt, die Jörgi McFly Show aus dem offenen Kanal Westküste. Jetzt einen wunderschönen guten Abend und Vorsicht an der Bahnsteigkante. Bahnchef Hartmut Medom hat in dieser Woche das getan, was auf den Bahnsteigen seiner DB AG schon seit Jahren gefordert wird. Zurücktreten bitte! Tja, und ich bin Jörgi McFly, der Funkhaus Prellbock. Und ich trete jetzt nicht zurück, sondern näher ran an den CD-Player. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Auch mit Andreas Barth aus Hamburg, der moderiert die Sendung Funanza FM. Liebe Freunde der elektronischen Tanzmusik, ihr seid genau richtig bei Tide 96.0 bei Funanza FM. 19 Uhr jeden Freitag, Mikrofon Andi. Und zu meiner Linken heute diese Woche nicht Nick, sondern Sedat, der im Laufe der Sendung bestimmt noch das ein oder andere Wort verlieren wird zu unseren Gästen. Im Hintergrund hat sich schon Damien platziert. In der Ankündigung habt ihr es vielleicht gehört. D.O.P. Dob ist heute hier bei uns im Studio. Wir sind hellauf begeistert. Thanks for coming. Hello. Erwin Lieske, oder soll ich sagen Erwin Lieske, präsentiert bei Tide 96.0 Hörspielproduktionen. Dann wird er zu Old Erwin. Und so klingt Old Erwins Hörspektakel. Lehnt euch zurück und genießt entspannt die nächsten 2 Stunden. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragt bitte nicht einen Vampir oder Werwolf und schaltet auch keinen anderen Sender außer Tide ein. Die Stimme hätte ich auch gern. Um Jazz dreht sich alles im Jazz Train. Diese Sendung moderiert Jan Hampe. Sie hören Tide 96.0. Willkommen bei Jazz Train. Eines der schönsten Kapitel in der Geschichte des Jazz ist das um die Big Band von Kenny Clarke und Francis Boulenc. Sie hat noch heute den Ruf als vielleicht beste europäische Big Band aller Zeiten. Die Band besaß einen solch rasanten Drive, dass die Aufnahmen auch heute noch akustische Kraftwerke sind. Die Kenny Clarke Francis Boulenc Big Band ist heute Thema bei Jazz Train. Mein Name ist Jan Hampe. Und ich stehe wieder bei der Jury und... Es wird langsam langweilig, oder? Ich frage mal was an. Überhaupt nicht. Wer ist Platz 20? Nein, wer ist Platz 3? So, also, Sie haben gerade gesagt, Aircheck wäre schon ein Fachwort an sich. Wir haben in der Jury-Sitzung auch Fachwörter entwickelt, sozusagen. Und der Beitrag, der hier auf den 3. Rang gekommen ist, da haben wir das Fachwort Insider-Charakter für geprägt. Denn die Sendung, um die es hier geht, die hat tatsächlich einen Insider-Charakter. Er holt einen in die Szene rein, bleibt auch über die Sendung hinweg in der Szene und macht dann auch noch Spaß und Lust auf den Abend, nämlich auf all das, was dann auch musikalisch kommt. Also, da Hut ab vor dieser Leistung, und gewonnen hat der Andreas Barth von Tide 96 mit Fonanza FM. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Platz 3. Jawohl. Das doppelte Fonanza. Schönen guten Abend. Kommen Sie herum. Wer hätte gerne die Urkunde? Okay, und wer ist überhaupt wer? Also die Sendung machen wir zu zweit. Ich bin Nick, das ist Andi. Ich war gerade im Asienurlaub und deshalb hat Andi die Sendung 3 Wochen lang alleine gemacht und daraus kam eben der Ausschnitt. Und er hat es sozusagen auch unter seinem Namen eingereicht. Fonanza ist jede Woche auf Tide 96.0 von 19 bis 20 Uhr, jeden Freitagabend, sozusagen der offizielle Start zum Hamburger Wochenende. Wir repräsentieren die Clubs, die Clubszene und bringen jede Woche eigentlich die DJs, die auch an dem Wochenende in den Clubs sind, irgendwie ins Radio. Legen wir uns auf, erzählen ein bisschen was und wir versuchen so ein bisschen mehr zu erzählen als nur die Musik, sondern die erzählen was aus dem Leben von sich selber, wie sie sozusagen dazu gekommen sind, DJs zu werden, und erzählen dazu natürlich den Leuten, wie er gerade von der Jury gesagt hat, so ein bisschen was über die Szene der elektronische Musik und nicht nur die Musik selber. Keine weiteren Fragen, vielen Dank. Und Nick, nehmen Sie die Blumen mit. Herzlichen Glückwunsch. Zurück zur Jury. Ja. Das klingt übrigens immer so, als würdest du hier Kilometer zurücklegen. Ja, also zurück zur Jury sollten. Also ich glaube, wenn ich hier meine geleisteten Kilometer alle aufrechne. Spaß beiseite. Wie sieht es aus mit Platz 2? Also ich kann zumindest mal ausschließen zu sagen, dass Platz 2 nicht nach Lübeck, nicht zu Kiel FM geht und auch nicht an die Westküste. Ich kann ausschließen, dass er dann nicht hingeht. Er bleibt in Hamburg. Allerdings, wir hatten ja auch vorhin so die Kategorie Aircheck, heißt ja dann auch immer, Mensch, das ist ja nicht nur was man vermittelt kriegt, sondern das sind im Grunde die Rampensäue, die da auch öfters mal zu hören sind. Ne? Die dann auch wirklich viel von sich preisgeben und sagen, das ist ihre Show. Und der Preisträger ist gerade das nicht. Sondern okay. Der macht das ja ein bisschen betulich. Man erfährt aber eine unheimliche Menge über die jeweiligen Leute, die es gerade geht, und über diese Big Band. Über Francis Boulenc, ich habe die vorher noch nie gehört gehabt, habe aber im Laufe der Sitzung, ich glaube, das ging uns allen so, ein reges Interesse an dieser Jazz-Sendung entwickelt. Kurzum, man hat es ja schon rausgehört, Platz 2 geht an Jazz Train von Jan Hampe hier auf Tide 96.0. Herzlichen Glückwunsch. Und es erhebt sich jemand. Wunderbar. Herr Hampe, kommen Sie durch. Schönen guten Abend, Herr Hampe. Oder muss ich hochgucken? Ja, ein bisschen, aber Sie sind ja auch ganz schön groß, oder? Aber nicht lang. Ich übergebe das mal die Urkunde. Zeigt Ihre Größe im Radio. Und Blümchen bekommen Sie auch noch. Das ist ja unfassbar. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank an die Jury. Habe ich absolut nicht mit gerechnet. Ich bin ja ein ganzer absoluter Frischling zurzeit noch. Also ich habe die Tide Akademie durchlaufen. Das bedeutet, ich habe ungefähr 3 Stunden Kurse gemacht bei Udo Winkenjohann. Ich möchte den Mann mal nennen, das ist nämlich der absolute Meister. Ich kann nur empfehlen, mal einen Kurs bei Udo Winkenjohann zu machen. Also am Ende gewinnt man denn sowas hier. Wenn da 3 Stunden reichen, ist ja super. Nein, wir haben natürlich wesentlich mehr Stunden verbracht, vor allem im Studio am Ende. Und der Mann, der hat mir im Prinzip alles beigebracht, was ich kann. Also sollte sich mal Gedanken drüber machen. Nein, vielen Dank. Es ist unfassbar. Ich bin, glaube ich, seit 3 oder 4 Monaten dabei und möchte ein ganz herzliches Dankeschön an Charlie Troxer sagen. Das ist nämlich der Chefmoderator und auch Erfinder von Jazz Train. Der hat das Ding so ein bisschen auf die Bahn gebracht. Betulich habe ich im Zusammenhang mit mir noch nie gehört, aber es ist hochinteressant. Ich nehme es als Kompliment. Das ist fantastisch. Ich muss ganz kurz sagen, Musik ist ja wirklich eine wunderbare Sucht, eine Droge geradezu. Und Jazz ist einfach eine der ganz besonderen Drogen, denn die macht einerseits abhängig und sie macht andererseits frei. Und ein Mann, der davon ein Lied singen kann und das auch tun wird, wird das demnächst bei uns tun, am 23.12. Paul Kuhn, vielleicht kennt der eine oder andere von euch und ihn noch, Paul Kuhn, ja? Fantastisch. Bitte am 23.12., 20 Uhr, 96.0, Tide 96.0. Ich muss das sagen, ich bin ganz begeistert. Der hat nämlich vorgestern zugesagt, kommt zu uns, beziehungsweise der Jazz Train geht auf Tour. Wir fahren zu Paul Kuhn und werden das feiern. Wir werden die Hörmöwe feiern und ich freue mich tierisch drauf. Sagen Sie Paul Kuhn von allen hier einen schönen Gruß. Freuen wir uns. Der geht auf Tournee, kommt auch demnächst nach Hamburg, also im April, glaube ich. Ja. Werden wir natürlich live von berichten und ja, werden wir noch einiges von hören. Vielen Dank an Tide vor allem, das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, denn die geben uns ja die Möglichkeit, Radio zu machen, wie wir uns das vorstellen. Das ist ja sonst, wenn man Radio anschaltet, ja, dann hat man irgendwelche Sachen, die man, das ist eine relative Penetranz da. Und wir können das tatsächlich noch so machen, wie sich das normaler Mensch, der jetzt nicht bezahlt wird dafür. Paul Kuhn hat mir nichts dafür gegeben, also das wird sich vielleicht noch ändern. Aber nein, wir werden ihm was geben, natürlich, völlig klar. Wir werden ihm was geben. Also der Grundgedanke des Bürgerfunks, nochmal gelobt an der Stelle. Ich muss ganz schön fertig aussehen. Ich brauche keine Fragen mehr stellen, das geht alles voll automatisch hier. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Ich danke. Danke. Uns wundert gerade so, dass das doch noch so viel Musik in der Sendung war. Das ist erstaunlich. Und der hat wirklich so eine Stimme. Klasse. Der hat wirklich so eine Stimme. Ja. Glückwunsch nochmal. So. Ich gebe ein Stichwort. Das wird spannend. Platz 1. Bevor wir dazu kommen, ich muss einfach mal eine ganz kurze Frage ans Publikum stellen. Ob Sie sich das gemerkt haben, ob Sie gut aufgepasst haben. Wie viel Gramm Krabben haben wir auf dem berühmten Krabbenbrötchen? 25. 65 ist die richtige Antwort. 65 Gramm Krabben auf dem Krabbenbrötchen. Dann habe ich es gerade. 65 ist die richtige Zahl. Ich verstärke das mal. Aus dem Publikum kam gerade zurück. Dann haben Sie es vorhin falsch gesagt. Fand ich sehr schön. So, 65, also doch mehr drauf als. Das mal doch mal verdenkt. Also, vielleicht ganz kurz ein paar Stichworte, ohne jetzt schon zu nennen, wer es ist. Ich habe hier stehen, ironisch, schnell, unterhaltsam, wiedererkennbar, gute O-Ton-Montagen, tolle Ansprache an die Hörer. Ich habe doch gar nicht teilgenommen. Das ist doch mal selbstbewusst. Ja. So. Nein, Ernst, wer ist es? Okay. Ich habe mir aufgeschrieben, Elmi Radio Show, 80er. Es geht nach vorne, ein bisschen Dampfradio. Elmi also, Radio Show, erkläre ich auch mal kurz für alle, die es nicht kennen. Ich kann mal südwesten, deswegen ist das so. Elmar Hörig, eine Legende beim Südwestfunk war das, SWF3, glaube ich. Ja, früher ist das auch Südwestfunk. Einige kennen ihn vielleicht sogar aus dem Fernsehen. Bube Dame Hörig hat er moderiert und auch ich verehre diesen Radiogott. Also, man mag von ihm sonst denken, was er will, er hat zotige Witze und teilweise ist er wirklich, er ist nicht stromlinienförmig, aber man kann dem Mann wirklich stundenlang zuhören, ohne dass er Musik spielt. Das ist erstaunlich. Das ist ja auch ein bisschen Rad, das ist ja auch das, was Radio sein soll eigentlich, dass man auch Leute tatsächlich daran fesselt und daran hindert, aus dem Auto auszusteigen beispielsweise, weil es gerade so nett ist, das zu hören, was im Radio läuft. Und das ist ja eigentlich auch sicherlich auch eines der Sinne von Aircheck, dass man auch wirklich merkt, Mensch, die strahlen diese Faszination aus. Und in die Fußstapfen tritt also der Folgende rein? Ja, und an der Stelle vielleicht einfach mal ein Wort und damit ein Hinweis. Mhm. Jetzt heißt es nicht zurücktreten, sondern nach vorne treten. Und zwar der Jörg Lotze, OK Westküste, dir für die Jörgi McFly Show. Herzlichen Glückwunsch für den ersten Platz beim Aircheck. Jörg Lotze. Ja. Na bitte. Jörg, alter Radiohase. Die Urkunde für dich. Also, man muss mal erklären, wir kennen uns. Eine Vase, das ist dann. Das wäre bei Platz 0 jetzt gewesen, wenn du den... Ja, ich sage es mal, hallo, guten Abend ins Sendegebiet, hier im Saal auch. Sendegebiet ist ja heute besonders groß, alles zusammengeschaltet, was wir so aufzubieten haben hier bei Tide und bei den offenen Kanälen. Das war der einzige Grund, warum ich hier moderiere. Ich muss ja meine Geltungssucht auch irgendwie, ne? Das ist auch in Ordnung, das kann ich nachvollziehen, ja. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt, wie heißt es so schön, nichts vorbereitet. Ich sage vielen Dank und freue mich sehr. Eine Frage mal. Ich habe mich noch nie getraut, dich zu fragen. Warum Jörgi McFly? Ist das einfach nur eine Verniedlichungsform oder hat das einen echten Sinn dahinter? Also der McFly ist ja bekannt aus den 80er Jahren. Da haben wir auch schon ein wichtiges Kriterium der Sendung. 80er steht mit im Vordergrund. McFly war Marty McFly aus Zurück in die Zukunft. Und Thema Zeitsprünge, ist mit der Zeitmaschine gereist. Das versuche ich in meiner Sendung auch so ein bisschen zu machen. Und McFly, George McFly hieß, glaube ich, sein Vater damals im Film. Und irgendwie haben meine Schulkameraden mal gesagt, das klingt ja so ähnlich wie Jörg McFly. Und so ist es mal entstanden. Und das ist so ein Synonym. Die Rolle, die ich in dieser Sendung übernehme, läuft unter Jörg McFly. Jörgi McFly, ja, vielleicht als Verniedlichung, wer es mag. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch und wie für alle natürlich, immer so weitermachen. So, ich gucke auf meinen Zettel, da steht was Erstaunliches. Es sind, muss man rechnen, 6 Buchstaben. Sprout. Ja, mein Kollege rechts neben mir und ich versuchen jetzt mal eine Trompete oder Tröte zu imitieren. Du, du, du, du. Ich weiß, okay. Du. Lose the life. Deny my life. can spit on earth. Take my hands, so come down, talk about your stew. I beg to say no. By giving all my dreams to feel like ram bam bam bam, and now I see ram bam bam bam. To speak of the cup, ram bam bam bam. In our ears, in our minds, every good time. Vielen Dank, Sprout. Wer aufmerksam ist und in den letzten Jahren schon die Hörmöwe gehört hat, der weiß einerseits, wir haben jetzt in 5 Kategorien Beiträge verliehen. Der weiß, ich habe gesagt, es sind 5 Kategorien. Wir können eigentlich nach Hause gehen. Nein, so ist es noch nicht. Eigentlich gibt es bei der Hörmöwe 6 Kategorien. Und dazu noch 2-3 Worte von unserer Jury. Warum gibt es keine 6. Kategorie? Die Kategorie hat sich nicht verabschiedet, aber leider gab es nur eine einzige Einreichung. Und das wollten wir doch einfach mal als, es geht um den Junior-Beitrag. Das fanden wir eigentlich sehr schade, dass das so ist, weil es dann natürlich doch auch zeigt, wie es auch beispielsweise jetzt, wenn man die Motte ansieht, es gibt natürlich Nachwuchskräfte und es gibt welche, die auch Kinder, die Radio machen wollen und können. Absolut. Und da dachten wir, Mensch, das kann eigentlich so nicht angehen. Nee. Also ganz, wir wollen die Chance hier an der Stelle noch einmal zu nutzen, wirklich auch die jungen Menschen aufzufordern, probiert dieses Radio aus, macht dieses Radio, ist ein tolles Medium, macht eure Beiträge, und deswegen ist es schade, und wir hoffen, dass bei der nächsten Hörmöwe genau diese Kategorie die meisten Besetzungen hat. Das würden wir uns wünschen. Kann ich nur unterstreichen? Ja. Und vielleicht nicht nur an die Kids, die sagen, ich würde gerne Radio machen, weil es macht einfach Spaß, kann ich aus eigener Erfahrung so sagen, das ist einfach jetzt sehr subjektiv, sondern auch an diejenigen, die Kinder betreuen, die mit Kindern arbeiten. Ja. Es macht auch Spaß, mit den Kindern Radio zu machen. Es ist zwar auch Arbeit, das muss man ganz ehrlich so sagen, aber der Spaß überwiegt definitiv. Ich habe es selbst auch schon gemacht und ich würde es auch jederzeit wieder tun. Das war klar. Also Aufruf auch an mich. Ich würde es jederzeit wieder tun. Also vielleicht noch ganz kurz einen Satz an der Stelle für all diejenigen, die heute nicht den Platz 1, 2 oder 3 gemacht haben. Nehmen Sie und nehmt ihr alle bitte die Tatsache, dass ihr hier dabei wart und mit diesem Gesamtranking wart, auch als Auszeichnung. Alle Sachen haben uns, denke ich, begeistert. Wir mussten uns entscheiden. Das war teilweise wirklich aufgrund dieses Punktesystems eine hauchdünne Entscheidung, wo nur ein Zähler dazwischen lag. Aber da muss man das halt ausdiskutieren und die 3 Rangplätze besetzen. Aber wirklich an alle einen Glückwunsch an der Stelle. Weil wahrscheinlich auch viele hier sind, die jetzt keine Urkunde bekommen haben. Wirklich herzlichen Glückwunsch auch an Sie und an euch alle. Die möchte ich mich anschließen. Wirklich, war toll. Dankeschön. Sechs Buchstaben habe ich festgestellt. Wenn ich jetzt sage Sprout, dann meine ich diesmal nicht bitte Musik, sondern ich gehe mal nach hinten. Ich war ja ganz begeistert den ganzen Abend lang schon. Ich glaube, das Publikum war auch ganz angetan. Ein Applaus bitte nochmal. Und wenn wir hier so wunderbar versorgt werden mit Musik, wollen wir auch mal hören, wer da genau hintersteckt. Sprout, wer bist du denn? Ich bin eigentlich der Schlagzeuger. Das hat man heute deutlich gesehen. Ja, genau, so sieht's aus. Dein Name? Jantu. Jantu. Ich habe ja ein bisschen recherchiert. Ich sage ja, ich bereite mich auch gelegentlich mal vor auf Dinge, die ich moderiere. Sprout gibt es wohl, so wie ich es eurer Website entnehmen konnte, seit 2003. Wie habt ihr zusammengefunden? Wie kam es zur Bandgründung? Also erstmal, ich bin erst seit jetzt knapp 3 Jahren dabei. Okay, ich gehe zum nächsten. Wie heißt du? Aaron. Aaron, bist du von Anfang an dabei, bevor ich jetzt wieder frage? Ja. Dann kannst du mir bestimmt verraten, wie ihr euch gegründet habt. Wir kannten uns aus der Schule und sind alle musikbegeistert gewesen und haben einfach angefangen. Das ist wirklich ein einfaches Rezept, bringt eine ganze Menge raus. Wir haben schon gehört, Art Pop war es, glaube ich, ne? Ja. Nennt ihr das Ganze. Und wie charakterisiert ihr die Musik genauer? Gibt es da noch irgendwie eine genauere Einordnung? Wie kommt ihr an euren Musikstil? Das ist eine ganz schwierige Frage. Also wir finden uns halt melodiös. Wir versuchen irgendwie auch einen eigenen Stil zu prägen. Deswegen haben wir das Art mit eingebaut, dass wir Kunst versuchen zu schaffen. Und Pop, weil wir halt poppige Melodien eingängig sind. Und ja, deswegen Art-Pop. Schreibt ihr komplett selbst? Ja. Ich kann mir das bei euch vorstellen. Setzt ihr euch zusammen und probiert einfach mal rum? Oder ist da einer, der besonders gut kann? Also die Melodien kommen größtenteils von mir, die wir dann zusammen viel ausarbeiten. Und die Texte kommen größtenteils von Jakob, mein Kollege links neben mir. Und ja, viel Zusammenarbeit. Okay, gehe ich mal zu Jakob rüber. Hallo Jakob. Moin. Ich will euch natürlich jetzt, wo ihr so wunderbar gespielt habt, auch ein bisschen eine Plattform bieten. Erstmal würde ich gerne wissen, wo wart ihr schon überall? Was habt ihr schon für Auftritte hinter euch? Was war das Größte? Jetzt müsst ihr sagen, Tide. Ja, wir haben schon einmal vor den Tide Kameras gespielt, dieses Jahr auf dem Reeperbahn-Festival. Und ansonsten haben wir es, glaube ich, bis in die Schweiz mal geschafft, von Entfernung her. Und sonst waren wir waren jetzt gerade Freitag in Frankfurt, gestern Nacht in Hannover und ja, also tingeln schon immer rum, aber normalerweise halt als Rockband, nicht als so akustisch. Das ist schon anders. Okay. Wie kann ich mir so einen Auftritt von euch vorstellen? Groupies, die ihre Unterwäsche in die Menge werfen und... Nee, aber... nee, aber viel, viel Bier, sehr viel mehr Lautstärke und ich behaupte immer tanzbar. Also es formt sich in Richtung tanzbar. Okay. Und das hat heute nicht funktioniert. Aber es war doch trotzdem wunderbar anzuhören, finde ich persönlich zumindest. Wie geht's für euch zukünftig weiter? Wir wollen jetzt Anfang nächsten Jahres eine EP aufnehmen. Das heißt 4-5 Songs. Und die dann ganz, ganz ordentlich. Und dann arbeiten wir auf ein Album hin. Also das soll aber dann wirklich auch sehr gut werden. Deswegen brauchen wir da so unsere Zeit. Zielt ihr da auf den, ich sag mal, Massenmarkt oder wollt ihr eher bewusst kleiner bleiben? Ja, genau. Sänger. Also weder noch. Wir wollen einfach unsere Musik machen und wir sträuben uns gegen nichts, aber wir sind auch nicht auf die Masse aus, würde ich sagen. Wir sträuben uns eigentlich schon gegen ziemlich viel, aber eigentlich, aber ja, dieses Massending ist auf jeden Fall nicht so, also wir machen einfach das, was wir machen und den wir erreichen, erreichen wir halt und wir gucken da nicht jetzt irgendwie, ob das jetzt, weiß ich nicht, ein bestimmtes Zielpublikum ist oder so. Das kommt so, wie es kommt. Da schließt sich, glaube ich, der Kreis zu ganz vielen Machern, auch im Bürgerfunk. Wo kann man euch das nächste Mal hören und auch sehen? Keiner. Weiß gerade keiner. Okay. Dann, das weiß er weiß es. Ah, wir haben einen. Okay. Gib acht. Im Januar in Hamburg, ich glaube 2-3 Mal wahrscheinlich sogar, muss man einfach nur im Internet uns googeln, wie man heutzutage sagt. sprout-rock.de, glaube ich, oder? Das auch. myspace.com/sproutrockt. Okay, aber per Google findet man es auf jeden Fall sonst. Letzte Frage. Wenn ihr einen Wunsch frei hättet für eure Bandzukunft, was wäre der? Schöne Konzerte. Viele schöne Konzerte. Eine Tour. Und ein gutes Album. Ein Wunsch. Das klingt nach Vollblutmusikern. Dann legt man nochmal los. Das ist immer so ein Kaltstart. Gitarre und Bass. I've been somewhere with shadows, with room by the moon. Wish I could return, yeah. Where no head's getting hotter, rods colder, my screws. A desert of thoughts, what I've moved. Could blinding light lead me through dark. you could burn. I just entered this great town, can't find my way out. I'm bound to this ground anyhow. Gravity comes, pressure and pressure brings down the bathroom profound, yeah. Back, don't forget, look back soon. Cause you will lose me if I'm out of you. You will lose me if I'm out of you. Your blinding light leads me through dark. Could I find out where and then monsters start? I wish you could, but. Die Hörmöwe 2009. Die Preise sind verliehen in allen Kategorien. Wir haben viele Leute, die sich über ihre Preise freuen. Viele Leute, die sich auf jeden Fall freuen können und hoffentlich auch tun, dass sie in der engeren Auswahl waren. Ganz viele Leute, die sich freuen, dass wir eine tolle Band hier haben. Und die Freude wollen wir noch einmal auf den Punkt bringen, sozusagen. Sprout. Kann einer von euch irgendwie so ein. Irgendwie so ein, einfach so ein Riff über im Kreis. Irgend sowas, ja. Kann einer das von euch mal machen? Ich rufe dann derweil alle Gewinner nochmal nach vorne. Ich möchte jedes Mal einen Applaus haben und ich möchte, dass die Gewinner unbedingt die Blumen mitnehmen. War auch nicht abgesprochen, völlig live und es funktioniert. Ich bin begeistert. Jetzt muss was kommen. Journalistischer Beitrag. Platz 3. Matthias Stark, das heißt Werner Eggert. Ein Applaus bitte. Platz 2. Marco Hoffmann, bitte auch nach vorne. Hier vorne. Sprout, weiter. Und Platz 1, journalistischer Beitrag, Sönke Mones. Mach weiter mit dem Aircheck, falls auf dem Zettel jetzt in der Reihenfolge ist. Andreas Barth, Platz 3, bitte nach vorne. Schon wieder weg? Schade. Jo, ich hab meinen Preis abgeräumt, ich gehe. Jan Hampe, Platz 2, Aircheck. Herzlichen Glückwunsch. Platz 1, Jörg Lotze. Ich gehe mal irgendwie ein bisschen aus dem Weg. Das wird ja alles noch hier viel voller werden. Redaktionsbeiträge. Anke Delin, OK Westküste. Platz 2, Redaktionsbeitrag Klaus Peters. War nicht da, haben wir Sönke Bonis. Und Platz 1, Thies Thomsen. Der Gruppenbeitrag. Andrea Sievers, FSK und Tide. Und die Kids dazu. Und Kategorie Freistil. Melanie Fehlhaber auf Platz 3. Jens Harloff auf Platz 2. Okay. Und Platz 1 Ursula Heckermann. Das ist die Gelegenheit für Fotos, Videos, Autogrammwünsche an die Produzentinnen und Produzenten. Ich würde jetzt gerne nochmal Musik hören. Vielen Dank auch für die wunderbare Untermalung geben. Sehr gerne. Und bitte noch einen Augenblick stehen bleiben für unser Fernsehen hier. Wir spielen jetzt zwei Stücke am Stück. Jakob würde gerne was dazu sagen, habe ich gehört. Liebe Zuhörer zu Hause an den Geräten und in den Autos, in die ihr reingezogen seid, nicht wieder rauszugehen, habe ich vorhin gelernt. Wir spielen jetzt unsere Lieblingsstücke. Wir machen das, wie wir früher gegessen haben, das Beste am Stück. Am Schluss natürlich. Und am Stück auch. Genau, zwei Lieder von Sprite. Alles rein, nichts raus, wir kommen zu nichts. Alles ist verkehrt, alles Mist. Abgekotzt und bitters ausgespuckt. Die Wut, den Ekel ausgenutzt. Und es heißt halt Maul Deutschland, the next step has to be out. Das Glück aus Lust verraten, mal wieder nüchtern aufgewacht. Ist es zu spät, cheers my darling. Kein Bock, kein Drang, kein Witz, kein Schneid. Es macht uns krank, das Fieber steigt. Dagegen Wut in Brand zerreißt. Das, was wir hassen, geht in zwei. Und es heißt als Maul Deutschland, the next step has to be out. Das Glück aus Lust verraten, mal wieder nüchtern aufgewacht. Ist es zu spät? Cheers, my darling. Wow, wow, wow. Alles rein, nichts raus, wir kommen zu nichts. Alles ist verkehrt, alles Mist. Abgekotzt und bitterst ausgespuckt. Die Wut, den Ekel ausgenutzt. Jetzt bricht das Glas, bricht das Gesetz. Kein Wort, kein Satz, der das ersetzt. Die Stadt in Flammen zerfließt der Ort. It's just the way you choose to talk. Jetzt bricht das Glas, bricht das Gesetz. Kein Wort, kein Satz, der das ersetzt. Die Stadt in Flammen zerfließt der Ort. It's just the way you choose to talk. Und es heißt halt Maul Deutschland. The next step has to be out. Das Glück aus Lust verraten. Ist es zu spät? Cheers, my darling. Master Christ, but eat yourself. Don't touch me with your sweaty hands. I spend a day back at the camp, waiting for the train. You said I'm back to love you, guy, but I could barely walk. I smiled and shrugged and walked away. The gloves were taped to worn out sleeves. The rags were wrapped around my hair. We'd been standing at the bar, chatting for a while. But you don't want, you know, I share a shutter in the wall. By this time, the train arrived. Rolling, rolling, rolling on the street too high. Awful, awful, all is full of loss. Back up, back up, back up, I should leave you now. Awful, awful, all is full of loss. Ooh. wall. Time arrived. You don't want to know us, there's a shutter in the wall. By this time the train arrived. Rolling, rolling, rolling on the street too high. Awful, awful, all is full of loss. Back up, back up, back up, I should leave you now. Awful, awful, all is full of loss. Rolling, rolling, rolling on the street too high. Awful, awful, all is full of Sprout bei der Hörmöbel 2009. Mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich bedanke mich beim Publikum. Ein wundervolles Publikum, sagt man immer, ist aber wirklich so. Ich habe wirklich viel Spaß gehabt hier. Ich bedanke mich bei der Jury für das Engagement. Ich bedanke mich bei allen, die beteiligt waren, vor und hinter den Kulissen. Bis zum Jahr 2010. Und eigentlich müssten wir doch eine Zugabe kriegen, oder? Haben wir nicht. Haben wir nicht? Alles, was akustisch geht, gespielt. Alles gegeben. Wiederholt ist gut, genau. Wir würden uns freuen, oder? Ja. Das Erste höre ich gerade aus dem Publikum. Ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und wir lassen es ein bisschen ausklingen. Tun Sie es an den Radios auch. It's in my mind. What do I do? I should have crazy. To get to know myself. I should have fly. I don't want to lose the earth. I know I jump around to get to know this gods and monsters show. Into the sound. Where do I go? It's in my mind. What do I do? I should have creeped to get to know myself. Should have fly, don't want to lose the earth. Though I jump around to get to know this gods and monsters show. Oh, wow, wow, oh, wow, wow. We are alive. What do we know? A good idea. What do we own? I should have creeped to get to know myself. I should have fly. I don't want to lose the earth. I know we're jumping around to get to know this gods and monsters show. We are alive, starting to do. We just Begemann, ihr hört Tide 96.0 und das solltet ihr weiterhin tun. Die neuen Mädchen sind da und mit Stadtplänen im Haar entstiegen sie der Bahn oder kamen vorgefahren. Im Auto vom Papa, kein Gedanke an Mama oder das, wovor sie warnt. Das ist schnell abgetan. Endlich sind wir frei, alles zu tun. Endlich wird uns jemand interviewen. Denn wir hätten ein paar Ideen. Die neuen Mädchen sind hier. Bescheidenes Quartier. Ausziehbare Couch. Klapp sie zusammen und nichts wie raus. Die ganze Stadt ist dein Zuhause. Die Stadt ist alles, was du brauchst. Sie bewegen sich wie im Rausch und niemand hält sie auf. Sie rufen frei, das geht alles viel zu lang. Wow, frei, niemand stellt sich hinten an. Wenn er so weit vorne ist, Tag, mein Name ist Kevin Hamann von Klick-Klick-Decker. Mein Name ist Oliver Stangl von Klick-Klick-Decker. Und ihr hört Tide 96.0. Juhu! Tide 96.0. Die Programmvorhersage. Für Samstag, den 28. November 2009. Mission Dance. Hits aus drei Jahrzehnten. Bringt euch um 19 Uhr Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Kino-News. Interviews zu aktuellen Themen sowie eure Grüße und Musikwünsche aus der Mission Dance Powerline. Der Pink Channel Glamour Club sendet live ab 20 Uhr. Der beste Saturday Warm-Up im Radio mit Quotenhitin Yvette und Disco Queen Charlotte. Tech sowie Progressive House und noch mehr erwartet euch beim Pink Channel Hausfreund hier bei Tide 96.0 um 22 Uhr. Tide 96.0. Immer anders.